Viele Fragen und des Rätsels Lösung. Viele Fragen, so denken wir, könnten sich klären, wenn wir dem Bauchgehirn die Wichtigkeit zumessen würden, die ihm zusteht. Natürlich werden wir uns nie im selben Maß mit ihm identifizieren wie mit unserem Kopfgehirn und dem, was Menschen letztlich ausmacht, ihrem Bewusstsein. Und doch ist das Bauchhirn eine zentrale Kommunikationsstruktur, ohne die wir nicht leben könnten. Ohne Bewusstsein könnte der Mensch existieren, nicht aber ohne Verdauung. Essen bedeutet nicht nur Hunger oder Genuss. Essen ist die Verbindung zur Welt. Das Bauchhirn hat seinen Sitz mitten in unserem Körper, dort, wo sich das Außen, die Nahrung, mit dem Innen, dem Stoffwechsel trifft. Nahrungsaufnahme, das mag banal klingen, doch dahinter verbirgt sich mehr als nur das Verwerten von Inhaltsstoffen. In den Bewegungsmustern des Verdauungstraktes, die vom Bauchhirn unterhalten werden, steckt ein Uhrwerk raffinierter Präzision. Seine zentrale Rolle wird erst dann bewusst, wenn es außer Takt gerät und mit ihm viele Funktionen des Stoffwechsels, des Immunsystems und des Nervensystems, im Bauch wie im Kopf. Reizdarmpatienten können ein Lied davon singen. Über viele Jahre wurden sie in der Medizin mehr oder weniger abgestempelt als eingebildete Kranke. Heute zeigt die Forschung, dass sie wirklich ein nervliches Problem haben, aber ein ganz konkretes. Sie verarbeiten Informationen im Gehirn anders. Deshalb können viele unterschiedliche Störungen zu denselben unangenehmen, schmerzhaften und wiederkehrenden Symptomen führen. Denn der Darm, so stellt sich heraus, hat eine Art Schmerzgedächtnis, wie auch das Gehirn. Das Bauchhirn verfügt über die gleichen Strukturen, die gleichen Botenstoffe wie das Gehirn. Es lernt, es lässt sich konditionieren, es erinnert sich. Wenn wir diese Mechanismen besser verstehen würden, könnten wir mit ihm kommunizieren und manche Fehlsteuerungen korrigieren. Symptome wie Schmerz, ständiges Aufstoßen, Sodbrennen oder Verstopfung können in sich sehr unterschiedliche Ursachen haben. Sie werden aber meistens gleich behandelt und häufig leider mit bescheidenem Erfolg. Das liegt daran, dass ihre eigentliche Ursache nicht in einer Infektion oder Stress, in zu viel Säure oder falschem Essen liegt. Sie liegt in einer Kommunikationsstörung in einem komplexen Nervensystem, das sich vom Gehirn nichts sagen lässt. Oder nur sehr wenig. Weil die Medizin wenig über dieses Geflecht weiß, werden solche Probleme nicht immer richtig behandelt, wenn zum Beispiel bei Durchfall Medikamente verabreicht werden, die den Darm ruhig stellen. Dabei rauscht der Darminhalt in vielen Fällen gerade deshalb durch, weil der Darm seine Tätigkeit stark reduziert hat und ihn nicht mehr im Takt durchknetet und weiterverarbeitet. Die Strategie müsste also eher sein, ihn wieder zu aktivieren. Und was ist mit den neurogenerativen Erkrankungen des Gehirns, die der Wissenschaft immer noch viele Rätsel aufgeben? Neueste Forschungen legen den Verdacht nahe, dass zumindest einige von ihnen nicht im Kopf, sondern im Bauchhirn beginnen. Vielleicht als Fehlfaltung von Proteinen, wie sie beim Rinderwahn vorliegt, die dann über den Vagusnerv in das Gehirn und Rückenmark einwandern. Die Entschlüsselung des Mikrobioms, die durch moderne Sequenzierungstechnologien erst seit einigen Jahren stattfinden kann, bringt einen weiteren Player ins Spiel, die Welt der Bakterien. Der Kosmos in unserem Bauch reagiert ähnlich sensibel wie die Nervenfasern auf jede Änderung seines Umfeldes. Nahrungsmittel, Medikamente, fremde Bakterien, Allergene, Stress, all das verändert das Biotop der Mikroorganismen und dadurch seine Bewohner. Dabei geht es nicht nur um die Zusammensetzung der Bakterien, die unterschiedliche Rollen bei der Verarbeitung der Nahrung einnehmen. Es geht auch um ihre Stoffwechselprodukte, häufig gasförmig, die auf die Nerven des Bauchhirns einwirken und Signale auslösen, die möglicherweise bis ins Gehirn reichen. Viel muss noch erforscht werden. Welchen Einfluss hat das Mikrobiom auf das Verhalten? Tierstudien zeigen, dass Mäuse, die künstlich keimfrei erzeugt und aufgezogen wurden, weniger ängstlich sind, ja fast tollkühn. Erhärtet das die These, dass bestimmte Nahrungsmittel aggressiv machen? Bis vor kurzem hat man noch geglaubt, Säuglinge wachsen im Mutterleib keimfrei auf und werden erst bei der Geburt mit guten wie bösen Bakterien konfrontiert, die dann helfen, das Immunsystem zu entwickeln. Inzwischen wissen wir, dass auch die Gebärmutter eine Mikrobiota hat, Immunität sich also viel früher entwickeln kann. Säuglinge und ihre 3-Monats-Koliken, wird hier quasi das Muster für einen späteren Reizdarm erlernt? Das menschliche Gehirn entwickelt sich noch Jahre nach der Geburt rasant weiter und ist in dieser Phase besonders empfindsam für Einflüsse. Liegt im Darm eine Wurzel für Störungen wie das ADHS? Oder sind es Antibiotika-Behandlungen in früher Kindheit oder Impfungen zum falschen Zeitpunkt? Welche Wirkung hat ein Stuhltransfer? In Fällen hartnäckiger schwerer Darminfektionen kann er eine wertvolle Therapie darstellen. Doch wieso macht der Stuhl übergewichtiger Töchter ihre schlanken Mütter dick? Und was unterscheidet einen guten Spenderstuhl von einem weniger guten? Eng miteinander verbundene Menschen tauschen, ohne das besonders wahrzunehmen, ihre Bakterien aus. Mit welchen Folgen? Hängt die Gesundheit in Familien, hängt die Mentalität in Völkern, ihr kollektives Wohlbefinden auch von den Bakterien ab, die ihre Mitglieder teilen? Welche Wirkung hat die Nahrung darauf? Zwar können wir das Glückshormon Serotonin und seine Vorläufersubstanzen nicht unmittelbar ins Gehirn bringen, indem wir zum Beispiel Schokolade essen, das ist ein Mythos, aber über die Tätigkeit der Bakterien und eine Kaskade von Botenstoffen können wir auf das Gehirn und seine Stimmungen einwirken. Wir wissen allerdings noch viel zu wenig darüber. Nicht nur der Darm kennt Bakterien, auch im Mund leben mehrere hundert Spezies, wie auch auf der Haut oder in der Lunge. Welche Rolle spielen diese, wenn sie die Säurebarriere des Magens überwinden können und in den Magen-Darm-Trakt gelangen? Warum hat der Darm Geschmacksrezeptoren wie unsere Zunge? Lassen sich daraus Diäten für bestimmte Krankheiten entwickeln? Ist Veganismus schädlich oder gesund? Was ist mit Fasten, freiwilliger wie erzwungener Nahrungskarenz? Wenn das Bauchhirn Neues lernen und Altes vergessen kann, wie sichert es sich ab gegen Reizüberflutung, aber auch Demenz? Könnte man Stammzellen aus dem Bauchhirn gewinnen und transplantieren, zum Beispiel zur Behandlung von Parkinson, autolog also für sich selbst oder als Spenden für andere? Viele Fragen und wenige Antworten. Das liegt daran, dass die klinische Neurogastroenterologie zwischen den Lehrstühlen der inneren Medizin und der Nervenärzte sitzt. Ein Querschnittsfach ist, das nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit wachsen kann. In deutschen Kliniken gibt es tatsächlich keinen einzigen Lehrstuhl dafür, deshalb auch wenig wissenschaftlichen Nachwuchs, keine Forschungsstruktur. Seit mehreren hundert Jahren ist dieses Fach nur durch Einzelgänger oder in unserem Fall durch wenige kleine interdisziplinäre Teams vorangebracht worden, solchen wie uns. Wie könnten wir das ändern? Das Bauchhirn ist zentral für unsere Existenz. Nerven integrieren. Sie sind mehr als nur Sender und Empfänger, denn sie bilden Strukturen und verkörpern so eine eigene Intelligenz. Das Bauchhirn hat über die Darm-Hirn-Achse Einfluss auf Emotionen, Hunger und Sättigungsgefühl, ja selbst unsere Erinnerung. Es besser zu verstehen, bedeutet, Einfluss darauf nehmen zu können. Das komplexe Innenleben des Bauchhirns zu verstehen, erfordert eine Sicht aus mehreren Perspektiven. Wir drei, das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle dieses Buches deutlich geworden, haben sehr unterschiedliche Blickwinkel. Wir sind wie die blinden Mönche in dem berühmten Gleichnis über die Wahrheit. Einen Elefanten fühlt der eine, der das Bein abtastet, als Säule. Ein anderer, der den Schwanz in die Hände bekommt, sagt, das müsse ein Seil sein. Der das Ohr befühlt, stellt sich den Elefanten als Handfächer vor. Und der den Stoßzahn ergreift, versteht sein Gegenüber als solide Röhre. Michael, der Humanbiologe, ist Grundlagenforscher, der sehr detailliert viele Dinge untersucht, von denen er heute noch nicht weiß, ob sie der Medizin nützen. Trotzdem bringt er mit jedem Ergebnis etwas mehr Licht in das Innere des Menschen. Ihn interessieren die Autonomie des Bauchhirns und die Frage, was es mit dem zentralen Nervensystem teilt, beziehungsweise was es davon unterscheidet. Er will verstehen, welche Rolle die Nerven bei der Verdauung und für die Darmgesundheit spielen. Und er hofft, dass dieses Puzzlespiel sich immer wieder zu Bildern zusammenfügt, die nicht nur wissenschaftlich, sondern auch klinisch, also in der Behandlung von Patienten, Fortschritte bringen. Paul, der Psychologe, will vor allem verstehen, welches Wechselspiel zwischen Kopf und Bauch stattfindet. Was lässt sich von dem, was wir als Lernen, Erinnern, Vergessen bezeichnen können, auf das Bauchhirn übertragen? Kann das Gehirn Einfluss nehmen? Auf welche Weise und wann? Und lassen sich dadurch Krankheiten verhindern? Thomas, der Arzt, muss in unserer Runde öfters einstecken. Du bist ja nur der Kliniker, frotzelt dann die Wissenschaft von der anderen Seite des Tisches. Doch Thomas ist der, der am dichtesten an der Realität der Patienten dran ist und fortlaufend erlebt, wie schwer es ist, Erkenntnisse der Forschung in die Praxis umzusetzen. Immer wieder hat er festgestellt, wie häufig sich Ergebnisse aus Tierversuchen, mögen sie noch so plausibel sein, nicht auf den Menschen übertragen lassen. Als spezialisiertem Neurogastroenterologen wird ihm aber auch täglich bestätigt, wie viel mehr man für Patienten tun könnte, wenn in seinem Fach mehr Wissen über die Bedeutung der Nerven vorhanden wäre. Viele Krankheiten des Verdauungstraktes zeigen sich ihm, der das Bauchhirn immer im Hinterkopf hat, von einer ganz neuen Seite. Und das erlaubt ihm, neue Wege bei Diagnose und Behandlung zu gehen. Wir glauben deshalb, dass die Neurogastroenterologie heute zu einem der spannendsten Forschungsgegenstände der Medizin gehört, der noch ganz andere Bereiche als die Verdauung berührt, nämlich Immunologie, Genetik, Psychologie und Neurologie. Es wird Zeit, dass Medizin und Biologie das Bauchhirn entdecken, dem Darm mit Charme die wissenschaftliche Ernsthaftigkeit geben, die er verdient, und die Anerkennung. Wir brauchen mehr Zwerge, die auf den Schultern der Riesen reiten. Menschen, die quer zur etablierten Forschungslandschaft Fragen stellen, Wissen austauschen, neue Methoden entwickeln und Therapien. Wir sind überzeugt, dass die Erforschung des Bauchhirns die Medizin weiterbringen und in vielen Fällen des Rätsels Lösung sein wird. Sie hörten Darm an Hirn. Der geheime Dialog unserer beiden Nervenzentren und sein Einfluss auf unser Leben. Von Paul Enk, Thomas Frieling und Michael Schemann unter Mitarbeit von Petra Torbritz. Gelesen von Matthias Keller. Auf Wiederhören bei Audible.